Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Gott segne dieses Wort. Gerufen. In diesem Bibeltext hier, aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, lernen wir mehr, was es bedeutet, von Gott gerufen zu sein und zu Gott zu gehören. Und wir, die wir zu Jesus Christus kommen, tun gut daran, uns diese Wahrheiten nochmal zu Herzen zu nehmen. Und hier schreibt eben Paulus von der kommenden Herrlichkeit, ja, also der Gottes Gnade und Gottes Liebe und Gottes ewiger Liebe für uns. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass eben auch in Situationen, die ja auch schwierig sind, ja, und hier in diesem Römerbrief schreibt er an die Glaubensgemeinde der Römer, die er selber nie besucht hat, aber erstaunlicherweise, wenn ihr mal den ganzen Römerbrief durchlest, ist es so, als wenn Paulus selber da ist, ja, und ja, sehr detailliert und es ist erstaunlich. Und er macht den Menschen Mut, ja, denn sie waren vielerlei, nicht nur Schwierigkeiten ausgesetzt, sondern auch tatsächlich mit deren Leben war bedroht, ja, durch die Römer selber, ja, und die christlich-jüdische Gemeinde war all dem ausgesetzt, ja, und auch dem Tod, ja, sehr, sehr nahe. Und Menschen sind auch tatsächlich getötet worden für ihren Glauben und in Jesus Christus. Ja, also das nehmt euch das mal zu Herzen. Und wir heute auch, als wir dem Jesus Christus folgen, verstehen eben, dass diese Wahrheit, diese Realität eben auch, dass wir eben auch konfrontiert werden mit all diesen Dingen. Ja? Und der Brief hier, Paulus, was Paulus schreibt, macht uns Mut, dass wir wissen, dass letztendlich alles nach Gottes Willen geschieht und zum Guten führt, denn Gott ist absolut souverän, ja, in allem. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn wir viel Leid und Kummer und Schmerz und Kummer und Sorgen und Tod und alles Mögliche, ja, dass Menschen, die wir lieben, sterben und alles andere auch erfahren und auch selber viel persönliches Leid erfahren, dass wir verstehen, dass letztendlich Jesus Christus für uns da ist und uns hilft, diese Situation zu überwinden. Und ich möchte euch einladen, hierzu nochmal ins Johannesevangelium zu gehen. Geht mal rein in Johannes Kapitel 15 und lest mal durch im zweiten Vers, also Johannes Kapitel 15, Vers 2, was es da auf sich hat mit Früchte, Reben zu bringen, die Früchte bringen. Ja, und was passiert, wenn Jesus Christus Früchte reinigt, ja, damit sie mehr Frucht bringen. Und das ist dieser Prozess hier, dieser Reinigungsprozess, der von uns geht. Wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, tun gut daran, uns diesen Bibelvers nochmal genau zu Herzen zu nehmen. Ja? Also wenn wir gereinigt werden, ist es so, also wenn wir Schwierigkeiten und solche Sachen, all dieses erfahren, dann führt das letztendlich immer zu einer noch näheren Beziehung, ja, einer besseren persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist immer Teil dessen, was Jesus Christus vorhat in unserem Leben, ja, in einem ganz speziellen Plan, persönlichen Plan, Zeitrahmen für alle, die wir Jesus Christus folgen. Also nehmt euch diese Wahrheiten zu Herzen und geht auch nochmal rein in den ganzen Römerbrief. Lest mal durch alles, ja, oder fangt mal an mit Kapitel 8 und schaut mal, wie viel wunderbare Versprechen da sind. Und vor allem zum Schluss, im Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Ja, das macht uns Mut. Also lest mal das ganze Kapitel 8 durch und schaut mal, wie die Bibel euch da, wie unser Herrgott euch ins Herz spricht. Ja. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Römerbrief, dass du uns gerufen hast und dass du uns hilfst, schwierige Situationen ja, nicht nur zu überstehen, aber dass wir Früchte tragen und Früchte bringen, wie dir wir gerufen sind. Und letztendlich hast du immer einen Plan, einen persönlichen Plan und Zeitrahmen für uns alle, der oftmals sehr anders ist für uns, was wir denken, was nun sein könnte oder wie es sein sollte. Und wir tun gut daran, uns dir unterzuordnen, lieber Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du uns stärkst und hilfst, ganz besonders in diesen schwierigen Lebenslagen. Und ja, und wenn wir dann doch mal zurückblicken, dass wir sehen, dass du immer bei uns bist. Ja, denn du bist das, du veränderst dich nicht. Ja, du bist dasselbe. Du bist derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.